Ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Behauptung von Marx. Ich will 6, 7 wichtige Argumente aus dem ersten Band, das Kapital, durchsprechen. Dafür habe ich auch die zentralen Stellen aus diesem Buch zitiert, um zu zeigen, was hat der Marx über diese Wirtschaft herausgefunden und behauptet, wie funktioniert sie seiner Auffassung nach. Und dann schauen wir uns im zweiten Durchgang an, was sagen die Kontrahenten von der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre dazu und dagegen. Das erste Schlüsselzitat von Marx im ersten Kapitel dieses Buches, Das Kapital, sagt: Der Reichtum der kapitalistischen Gesellschaften erscheint als ungeheure Ansammlung von Waren. Und diese Waren sind nach der einen Seite hin nützliche Dinge, Gebrauchswerte. Das ist der Pullover, mit dem man sich kleidet, der Stiefel, in dem man geht, die Nahrung, die man zu sich nimmt. Alles das sind die Waren nach ihrer Gebrauchswertseite. Aber man weiß zum Zweiten, diese nützlichen Dinge, die werden auf dem Markt, wo die Waren feilgeboten werden, getauscht. Die werden getauscht, vermittelt über das Geld, und da finden Gleichsetzungen statt. Da wird die Proportion X Ware A gleichgesetzt einer Geldmenge Y Ware Geld, und die wird wiederum gleichgesetzt mit einer Z Ware B. Ja, vermittelt über das Geld werden Warenkörper gleichgesetzt. Das sind die ersten beiden Bestimmungen, auf die Marx aufmerksam machen will. Die Waren haben einen Gebrauchswert und einen Tauschwert. Was den Gebrauchswert angeht, ist eigentlich mit meiner einleitenden Bemerkung schon alles Wichtige gesagt. Der Gebrauchswert der Waren, die dort unten in den Kaufhäusern liegen, besteht darin, dass sie ein nützliches Ding sind. Das ist der stoffliche Inhalt. Das ist in jeder Epoche so. Auch im Feudalismus gab es das. Güter, die diese stoffliche, nützliche Seite an sich haben. Der Rock, die Nahrung und so fort. Was nun den zweiten Punkt angeht, dass alle diese Dinge getauscht werden, so ist es ja jedermann der vertraute Akt des Einkaufens. Man legt Geld auf den Tresen und empfängt dafür eine Ware. Und der Kaufmann, der das Geld jetzt empfangen hat, kann damit in den nächsten Laden gehen und seinerseits eine Ware erwerben. Und so ergibt sich diese Kette, von der Marx ausgeht, wenn er sagt, diese Waren haben Tauschwert. Die Ware A tauscht sich in gewisser Proportion gegen eine Menge Geld, die wiederum gegen eine andere Ware B. Was diesen Tauschungen angeht, war der Marx einer fundamental anderen Auffassung als die meisten Menschen hierzulande. Der war der Auffassung, das ist keine Idylle, wo die nützlichen Güter ihren Weg finden zu den Konsumenten, die diese nützlichen Dinge verzehren. Sondern ihm war aufgefallen, wenn alle nützlichen Dinge in dieser Welt in den Kaufhäusern feilgeboten werden als Ware, also gegen Geld, dann kann man einen Schluss ziehen auf den Zweck des Herstellens, auf den Zweck der Produktion dieser Güter. Der erste Schluss ist, das Bedürfnis des Verkäufers ist sicher nicht der Zweck der Produktion. Da produziert schon der normale Schuhmacher um so viel mehr Stiefel, als er selber tragen kann und möchte. Er produziert nie für seinen eigenen Bedarf. Sondern, wofür dann? Nicht für das Bedürfnis des Verkäufers, aber auch nicht für das Bedürfnis des Käufers. Denn dem wird nicht einfach das hergestellte Gut in einer entsprechenden Proportion zugeteilt, weitergereicht. Das Bedürfnis des Käufers ist nicht der Zweck der Operation, sondern das Mittel, das der Verkäufer benutzt, um aus ihm Geld herauszupressen. Der Bedarf an der Sache ist gewissermaßen die Schwäche seines Gegenübers, mit dem das Gegenüber erpresst wird, das verlangte Geld für die Sache herzugeben. Und wer das nicht kann, der bleibt eben vom Gebrauch der Sache ausgeschlossen. Der Preis trennt die Menschen von den nützlichen Dingen. Das war ihm aufgefallen, dass da eine merkwürdige gesellschaftlicher Arbeitsteilung gepflegt wird, die den Namen eigentlich nur in Anführungszeichen verdient. Alle verschiedenen Betriebe und Produzenten produzieren nicht für sich, sondern für die anderen, die das Zeug kaufen sollen. Aber das, was die anderen brauchen und was sie haben möchten, von dem sind sie zugleich ausgeschlossen. Es ist merkwürdig, dass für andere geschafft wird, aber denen zugleich vorenthalten wird, was für sie geschafft wird. Das Mittel des Vorenthaltens besteht in dem Preis, der die Menschen vom Zugriff auf die Dinge ausschließt. Der Marx wollte also den Tausch von vornherein nicht loben und sagen, das ist doch bloß ein Verfahren der Verteilung der nützlichen Dinge, die auf diese Weise den Weg zu den Konsumenten finden, sondern der wollte ergründen, was eigentlich in dieser Gegensätzlichkeit ökonomisch passiert. Wenn produziert wird, aber nicht für den eigenen Bedarf und auch nicht für den fremden Bedarf, sondern für das Herauspressen von Geld aus dem fremden Bedarf, der auch nur dann und in dem Maße Zugriff bekommt auf Waren, wie er diese Geldforderung erfüllen kann. Worum geht's da? Hat der Marx sich die Mühe gegeben, diese Tauschakte einmal daraufhin zu befragen, was eigentlich in ihnen vollzogen wird. Der war der Auffassung, da passiert doch faktisch eine Gleichsetzung. Wenn ich eine Menge der Ware A gegen ein Geldquantum eintausche und mit diesem Geldquantum eine andere Proportion der Ware B kaufe, dann hat zwischen den Waren und wahren Körpern eine Gleichsetzung stattgefunden. Vermittelt über das Geld sage ich, x Menge der Ware A, sagen wir mal das Brot, entspricht y Menge Tuch, die denselben Geldwert erzielt. Solche Beispiele finden sich bei Marx. Da wird so viel Kilogramm Stiefelwichse gleichgesetzt, vermittelt über das Geld, mit so und so viel Meter Leinwand. Und da hat der Marx, naturwissenschaftlich gebildet, wie er noch war, gesagt, da findet eine Gleichsetzung statt. Aber was ist eigentlich der Inhalt dieser praktizierten Identität? Worin sind die Dinge, die da gleichgesetzt werden, vermittelt über das Geld? Worin sind sie wirklich gleich? Da hat er folgende Schlüsse gezogen. Die konkrete Sache, die Menge Brot, und dort die Menge Leinwand. Die ist nicht gleich, die ist ungleich. Der Nutzen, der damit befriedigt wird, das Brot isst man, die Leinwand benutzt man, um sich ein Kleid zu schneidern. Der Nutzen, der damit befriedigt wird, ist auch ungleich, nicht kommensurabel. Völlig verschieden. Genauso verhält es sich auch, hat er fortgeschlossen, mit der nützlichen Tätigkeit, die das hervorbringt. Der Bauer ist auf den Acker gegangen und hat das Getreide erst gesät, dann geerntet. Das ist die konkrete Tätigkeit des landwirtschaftlichen Arbeitens. Und am anderen Ende, da gibt es das konkrete Tun eines Schneiders, der aus der Leinwand einen Rock schneidert oder ein Jackett. Die konkreten Tätigkeiten sind genauso in sich ungleich und unvergleichlich wie die konkreten Stoffe, die sie hervorgebracht haben. Sie werden dennoch gleichgesetzt. Worin besteht dann ihre Gleichheit? Darauf war die Antwort von Marx. Das Gleiche an diesen gleichgesetzten Warenkörpern ist, dass sie Produkt von Arbeit schlechthin sind. Dass sie abstrakte Arbeit enthalten. Das ist das Zitat 2 auf dem Zettel, das jetzt vorliegt. Sieht man vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeit verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Warenwerte. Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt an ihr dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, Verausgabung von Hirnmuskeln, Nerven ist. Dass auf die Sache Mühe verwendet worden ist, dass Hirnmuskeln, Nerven verschlissen worden sind, das ist das, was das wirklich Gleiche an diesen ungleichen Produkten ist, die im Austausch ihre Gleichheit vermittelt über das Geld voneinander behaupten. Nicht was gearbeitet worden ist, auch nicht was erarbeitet worden ist, sondern das gearbeitet worden ist, das Mühe verausgabt worden ist. Das ist das Gleiche. Sodass die Frage ansteht, wenn das das einzig Gleiche und Gemeinsame ist, wenn das den Wert der Sache ausmacht, dass auf sie Mühsal verwendet worden ist, wie viel davon hat sie dann? Oder anders, was ist das Maß dieses Werts? Die Antwort darauf gibt der Marx mit seinem dritten Zitat über das Wertmaß. Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm vergegenständlich oder materialisiert ist. Wie nun die Größe seines Wertes messen? Durch das Quantum der in ihm enthaltenen wertbildenden Substanz, der Arbeit. Die Quantität der Arbeit selbst misst sich an ihrer Zeitdauer. Es könnte scheinen, dass wenn der Wert einer Ware durch das während ihrer Produktion verausgabte Arbeitsquantum bestimmt ist, je fauler oder ungeschickter ein Mann, desto wertvoller seine Ware, weil er desto mehr Zeit zu ihrer Verfertigung braucht. Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist Arbeitszeit erreicht, um irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen gesellschaftlich normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Arbeit darzustellen. Es ist also nur das Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit, welches eine Wertgröße bestimmt. Wenn die pure Anstrengung den Wert der Sache ausmacht, dann ist das Maß dieser Anstrengung die Zeit, die es ausfüllt. Wie lange wurde gearbeitet? Das ist die Behauptung von Marx, und als hätte er nicht schon gerochen, dass dagegen Missverständnisse eingewandt werden, hat er näher bestimmt, wie das nicht aufzufassen ist. Dass die Arbeitszeit Maß des Wertes ist, heißt nicht, dass die individuell verausgabte Arbeitszeit auf den Stiefel, auf das Auto, das Gemessene ist, das den Wert der Sache ausmacht. Wäre es nämlich so, dann würden an den Waren gar keine Preiszettel, sondern Stundenzettel hängen. Dann würde eben auf dem Zettel stehen, 1,5 Stunden hat man gebraucht, um mich zu machen. Das steht da aber nicht. Da stehen Preise, die erzielt werden. Der Aufwand, den jemand tätigt, um sein Ding herzustellen, wird nicht individuell gemessen und festgehalten, sondern im Akt des Verkaufens auf dem Markt, wo ja erst der eigentliche Wert, um den es geht, erzielt wird, einem Vergleich ausgesetzt. Der Aufwand, den der Schuster A treibt, vergleicht sich mit dem Aufwand, den ein Fabrikant im selben Warensegment für sein Produkt treibt. Wenn also durchschnittlich die Schuhmacherei oder das Auto herstellen x Stunden braucht und es mischt sich ein Fabrikant rein, der einfach faul war, so zitiert Marx hier, der die doppelte Zeit braucht, dann fällt der mit seinem Warenangebot aus dem Markt heraus, weil die Kundschaft sein Produkt nicht kauft, weil er zu viel verlangt. Die Preise messen sich, die Aufwände messen sich aneinander, sodass so etwas wie ein Durchschnitt entsteht. Man kann nicht jede Arbeitsmühe, die man aufgewandt hat, auch entgolten bekommen. Entscheidend ist, wie ich im Vergleich zum Aufwand des anderen dastehe. Das ist der erste Vergleich, der stattfindet. Und der zweite Vergleich, der im praktischen Bemühen durchgeführt wird, wenn ich die Ware verkaufen will, ist die Zahlungskraft am Markt insgesamt, die es da gibt. Ist die Zahlungskraft wenig, dann mag der Preis sinken. Ist am Markt überhaupt kein Bedarf für die Sache auszumachen, dann wird durch dieses Urteil die Sache wertlos. Dann ist plötzlich eines Gutes vergebliche Liebesmühe gewesen, weil es dafür am Markt keinen Bedarf gibt. Insofern fasst der Marx zusammen, die Arbeitszeit, die ein Fabrikant, ein Produzent auf seine Fertigung verausgabt, die muss einen doppelten Test bestehen. Sie muss ihren Aufwand im Vergleich zu einem Konkurrenten desselben Warensegments rechtfertigen als ebenbürtig, durchschnittlich, und sie muss einer Notwendigkeit gehorchen, dass nämlich der Marktmagen, der mit seinem Geld die Stoffe nachfragt, den Bedarf nach dieser Sache hat. Sonst ist der Test auf dem Markt missraten. Das ist der wirkliche Inhalt der Behauptung, Arbeitszeit ist das Maß des Wertes, den die Produkte haben und im Verkauf erzielen. Ob und wie viel Geld mein Arbeitsaufwand im Vergleich zu anderen erwirbt, das entscheidet darüber, wie viel Wert mein Produkt ist. Und daran, dass es so ist, sieht man schon eine erste Verrücktheit dieser Produktionsweise, die wohlmeinenden anderen Auffassungen zuwiderläuft. Geld ist nicht Mittel für die Produktion. Umgekehrt, die Produktion ist Mittel fürs Geld. Das Geld zu erwerben und zu mehren, das ist das Ziel allen Arbeitens. Für gewöhnlich wird es anders dargestellt. Das Geld ist bloß ein Mittel, um die verschiedenen Stoffe, die Rohmaterialien, die Maschinen zu allokieren, sagt der Volkswirt, an denselben Ort zu bringen, damit sie zusammenwirken können. Und im Verkauf ist das Geld bloß der Mittler, der dafür sorgt, dass das Produkt aus der Fabrikhalle den Weg findet zum Konsumenten, der es verzehrt. Wie wenn es ein Transportproblem wäre, das durch Geld erledigt wird. Nein. Geld ist nicht Mittel der Produktion, die Produktion und alle Mühe ist Mittel des Geldes. Der Verkauf der Ware ist gar nicht sowas wie der kleine Nachtrag, der auch noch sein muss, wenn Betriebe ihre Güter hergestellt haben, sondern der Verkauf ist das Eigentliche, der Test darauf, ob die Dinge, die man hergestellt hat, für den maßgeblichen Zweck etwas taugen. Geld zu erwerben. Stellt euch mal vor, wie unsinnig es in unseren Ohren klingt, wenn man sagen würde, VW ist ein wunderbarer Betrieb, da wird hervorragend gearbeitet, die Produkte sind blitzblank, qualitätsmäßig, niveauvoll, tipptopp, nur mit dem Verkauf hapert es. Jeder wüsste, das verdient nicht, wie eine Marginalie am Ende genannt zu werden, weil das Eigentliche ist, um das es dem ganzen Produzieren geht, der letztendliche Gelderwerb mit der produzierten Sache. Und nur der entscheidet, ob die Produktion insgesamt gelungen war. Und man sieht ja auch, wenn dieses Letzte nicht gelingt, der Gelderwerb, dann wird das Produzieren eingestellt. In diesen Tagen, Finanzkrise soll ja heute Abend nicht das Thema sein, findet das sehr flächendeckend statt. Ein erster Schluss daraus, warum eine Produktionsweise, in der die Arbeit das Maß des Wertes ist, ein Skandal ist, warum es für die Menschen nicht taugt, warum es ein Schaden für die Arbeiter ist. Ein erster Schluss daraus. Arbeitszeit als Maß des Reichtums ist feindlich gegen die Arbeiter, weil es bedeutet, mehr Reichtum anzuhäufen, heißt mehr Arbeit aufzuhäufen, heißt Aufhäufung von Mühsal als Ziel. Wenn die verausgabte Arbeitszeit das Maß des Reichtums ist, dann heißt immer mehr Reichtum machen, immer mehr Mühsal auf sich laden. Das ist nicht rationell, das ist nicht vernünftig. Vernünftig würde man ganz anders verfahren. Man würde vernünftigerweise sagen, der Bedarf, den die Menschen haben, an Kleidung, an Nahrungsmitteln, an Wohnraum, der Bedarf bestimmt den Aufwand. den man als Arbeiter treibt. Diesen Aufwand, aber auch nur diesen, den möchte man treiben, damit man es gut bekommt. Alles darüber hinaus wäre verrückt. Es wäre eine Verschwendung von Materialien. Sie werden ja produziert für etwas, das nicht im Bedarf gewollt war. Es wäre eine Vergeudung von Lebenszeit und Arbeitskraft. Und wofür? Uns in dieser Wirtschaft, im Kapitalismus, ist die irrationale Umkehrung völlig vertraut. Bei uns heißt der Imperativ, Wachstum muss sein. Wachstum. Das ist verrückt. Deswegen, weil es eine Abstraktion von Bedürfnis ist. Wenn wir zusammenzählen, wie viel von jedem Gut in einer Gesellschaft mit einer nachzählbaren Population gebraucht werden, dann will man so viele Güter haben. Vielleicht auch noch ein paar in Reserve. Falls mal ein Auto streikt, ist dann ein Nachrücker parat. Aber man will nicht immer mehr. Man will ein genau bestimmtes Maß. Man will nicht immer mehr. Im Kapitalismus ist es vertraut. Warum? Weil das immer mehr aus der Maßlosigkeit des Geldes kommt. Ja, da leuchtet es immer mehr ein, dass das Geld die Zugriffsmacht auf allen Reichtum umso solider und besser dasteht, je mehr es ist. Vom Standpunkt einer Bedarfsproduktion ist es einfach verrückt. Und schaut mal, wie der Imperativ, der uns so vertraut ist, Wachstum muss sein, wie dieser Imperativ den Konsum anspricht, genauso verrückt, wie er selber ist. Ihr kennt das Argument, man braucht neue Produktideen, damit der Umsatz steigen kann. Handyunternehmen zum Beispiel fragen sich, wo ist der Killer-Content? Was kann man noch in ein Handy hereinpacken, damit man davon noch ein paar Millionen mehr verkauft? Diese Logik, wie könnte ein Produkt aussehen, damit mehr davon gemacht und verkauft werden kann, stellt das vernünftige Verhältnis von Produktion und Konsum auf den Kopf. Das vernünftige Verhältnis ist, die Produktion ist Mittel für den Konsum und dient ihm. In dieser Ansprache, neue Produktideen müssen für Wachstum her, ist der Konsum Mittel für wachsende Produktion. Das ist verrückt. Also, wenn der Wert, die Substanz, wenn die Arbeit die Substanz des Wertes ist, wachsender Wert, also wachsende Mühsal heißt, dann ist die Feindseligkeit dieses Reichtums gegen die arbeitende Menschheit darin fix und fertig ausgesprochen. Bleibt ein folgendes Argument zu erwägen. Ob und wie zu dieser Behauptung passt, dass im Kapitalismus dauernd rationalisiert wird. Die Behauptung hieß jetzt, wenn die Arbeitszeit Maß des Reichtums ist, dann heißt mehr Reichtum immer mehr Arbeit aufeinandertürmen, immer mehr Mühsal für die Leute, immer länger arbeiten. Immer mehr Leute sollen immer länger arbeiten. Wie passt das dazu, dass die moderne Welt der Konkurrenz der Betriebe dauernd rationalisiert, Belegschaften abspeckt, Leute entlässt, in kürzerer Zeit Autos herstellt, wenn neue Maschinen eingestellt werden? Wie geht es zusammen? Das hat sich der Marx gefragt und kommt zu ganz starken Auffassungen schon ganz früh in diesem Buch des Kapitals, schon auf Seite 60, schaut mal in den Zitatenzettel, macht er eine erste Anmerkung, es ist nur eine erste Anmerkung, über den Widersinn, den Produktivkraftsteigerung im Kapitalismus darstellt. Ein größeres Quantum Gebrauchswert, sagt er, bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Zwei Röcke mehr als einer. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse. wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Also nochmal das Paradox gesagt. Immer mehr Reichtum heißt immer mehr Arbeitszeit aufeinandertürmen. Wie passt das dazu, dass das allseitige Rationalisieren mit immer kürzerer Arbeitszeit mehr Reichtum herstellt? Kürzere Arbeitszeit pro Stück. Wie passt das? Das ist doch ein Widerspruch. Das ist auch ein Widerspruch. Aber keiner der Theorie, sondern das ist ein Widerspruch im Kapitalismus, den der Kapitalismus die Leute spüren macht. Was passiert bei einer Produktivkraftsteigerung? Technisch gesehen ist die Sache leicht. Bei einer Produktivkraftsteigerung werden neue Maschinen eingesetzt und die neue Technik sorgt dafür, dass zur Herstellung desselben Produkts weniger Arbeitszeit notwendig ist. Aus derselben Zeit schlägt man mehr Stücke oder dasselbe Stück beansprucht weniger Arbeitszeit. So ist das technisch. Andererseits sagt Marx, kapitalistisch gesehen ist es ein furchtbarer Widerspruch. Denn wenn das Stück jetzt nicht mehr in einer Stunde hergestellt worden ist, sondern dank der neuen Maschinerie in einer halben, dann habe ich mit jedem Stück weniger Wert in der Hand als vorher. Das ist verrückt. Sachlich gesehen, sagt er, ist es doch klar, zwei Röcke sind mehr als einer. Das ist mehr Gut, das befriedigt mehr Bedarf. Aber wenn kapitalistisch gesehen die zwei Röcke in der Hälfte der Zeit hergestellt wurden, dann ist der Wert gar nicht mehr geworden, sondern die zwei Röcke, wenn nur jeder eine halbe Stunde Zeit braucht statt einer Stunde, repräsentieren denselben Wert wie gestern, dann ist gar nichts mehr geworden. Wenn die Arbeitszeit noch kürzer gerät an modernen Maschinen, an denen T-Shirts gemacht werden, dann fällt der Wert mit der Masse der Güter, die an modernen Maschinen in immer kürzeren Zeitquanta hergestellt werden. Das ist ein Widerspruch. Produktivkraftsteigerung im Kapitalismus ist nicht nur das ergriffene Mittel der Wahl, sondern das ist auch eine Bürde, eine Schwierigkeit, eine Last, mit der die Kapitalisten zu kämpfen haben. Woran sieht man das? Zunächst zum Ziel. Wie kommen die überhaupt darauf, die Rationalisierung in ihren Betrieben einzuführen? Das Motiv, die Absicht der Betriebe, kommt aus der Konkurrenz. Die wollen ihre Produkte auf einen Markt werfen, wo sie es mit Konkurrenten zu tun haben, die ein Stück der Kaufkraft für ihre Waren beschlagnahmen, die sie für sich beanspruchen. Wenn sie mehr von ihrem Zeug verkaufen wollen, dann müssen sie billiger sein als die anderen. Dann können sie durch eine Verbilligung mehr Nachfrage auf sich ziehen und den anderen aus dem Markt ein Stück weit oder ganz herausdrängen. Das nennen sie auch so, Marktanteile erobern. Wer seinen Anteil vergrößert, Anteil sagt, macht den der anderen kleiner. Jetzt wollen Kapitalisten aber nicht den Warenpreis senken und einfach auf Gewinn verzichten, sondern die wollen, dass die Senkung des Preises den Gewinn pro Stück wie insgesamt mindestens gleich lässt, wenn nicht erhöht. Das geht nur, wenn bei der Absenkung des Verkaufspreises der Ware zugleich der Kostpreis der Ware gedrückt wird, sodass die Spanne zwischen beiden gleich bleibt. Dafür ist die Investition in neue Maschinen das Mittel der Wahl. Mit der gelingt es, mit weniger Arbeitsaufwand in derselben Zeit mehr Stücke herzustellen, sodass die Kostensenkung der Ware das Ergebnis ist. Die Kapitalisten rechnen da ganz stur. Die Zusatzinvestition in eine Maschine, die es braucht, um dasselbe Warenquantum zu produzieren, die muss überkompensiert werden, durch die Menge der damit ersparten Löhne, dann ist insgesamt der Gesamtvorschuss kleiner geworden für das Warenquantum, sodass der Kostpreis pro Stück sinkt. Dann geht ihre Rechnung auf. So machen sie es. Aber das hat einen Pferdefuß. Kaum eingeführt in den Markt, wird das Verfahren von Konkurrenten kopiert. Wenn ein anderer mit neuer Technik billiger anbietet, ohne dass er auf Gewinn verzichten muss, weil ja auch sein Kostpreis gemindert wurde, dann ist es der Zugzwang für alle anderen, es ihm gleich zu tun, sonst bleibt man nicht im Markt. Also investieren auch die in neue Maschinen, sodass mit der Kopie des Verfahrens der Extraprofit, der gesichert wurde, einfach bestritten wird, weil alle anderen nun nach ihrer Investition über dieselbe Fähigkeit verfügen. Dann ist aber das Ergebnis, dass der Wert der Waren, die jetzt alle auf demselben Niveau produzieren, gesunken ist. Dass jede einzelne Ware weniger Wert darstellt als vor dieser Investitionsrunde. Dass also jede einzelne Ware weniger taugt für den Zweck, mehr Geld zu machen, weil sie weniger wert ist. Eine allgemeine Senkung der Warenpreise findet statt. Daran merkt man, dass diese Produktivkraftsteigerung im Kapitalismus ein furchtbares Paradox ist. Es ist als Mittel der individuellen Steigerung des Werts eines Unternehmens beim Verkaufen immer im Einsatz und hat zugleich die andere Seite an sich, dass in dem Maße, wie sich diese Technik verallgemeinert, der Wert der produzierten Waren insgesamt mindert, also gegen den Zweck ausschlägt. So, das ist ein erster Hinweis darauf, wie widersprüchlich diese ganze Produktionsweise gebaut ist. Die nächste Frage aber, die den Marx als entscheidende bewegt hat, ich skizziere hier wirklich nur die Grundbausteine, war die: Arbeit schafft den Wert der Ware. Die Arbeit schafft den Reichtum. Aber woher kommt es, dass im Kapitalismus arm ist, wer arbeitet? Und reich ist, wer nicht arbeitet, sondern andere arbeiten es, die Unternehmer. Wie kommt das? Ausgerechnet die, die arbeiten, sind die armen Hunde. Die, die nicht arbeiten, sind reich. Auf diese Frage gibt das Zitat über den Wert der wahren Arbeitskraft eine Antwort. Das ist das Zitat Nummer 5 auf diesem Zettel. Zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden. Frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt. Dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat. Los und ledig frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Die Arbeitskraft existiert nur als Anlage des lebendigen Individuums. Ihre Produktion setzt also seine Existenz voraus. Zu seiner Erhaltung bedarf das lebendige Individuum einer gewissen Summe von Lebensmitteln. Die zur Produktion der Arbeitskraft notwendige Arbeitszeit löst sich also auf in die zur Produktion dieser Lebensmittel notwendigen Arbeitszeit. Oder der Wert der wahren Arbeitskraft ist der Wert der zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen Lebensmittel. Zunächst einmal sagt die erste Hälfte des Zitats, eine solche Produktionsweise, die bei Arbeit das Maß des Reichtums ist, feindselig ist gegen den Arbeiter. Das ist keine Produktionsweise, die im Verfahren einer Konsensfindung zustande gekommen ist, wo die Gesellschaftsmitglieder in freier Beratschlagung einmal erörtert hätten, wie möchten wir eigentlich unseren Laden einrichten. Es ist schwer zu glauben, dass es so gelaufen ist, wenn ausgerechnet die große Masse der Menschen, die arbeitet, von den Produkten der Arbeit weitgehend ausgeschlossen, also arm ist. Und die anderen, die nicht arbeiten, reich sind. Die Auflösung ist ja auch ganz anders. Aller Zugriff auf Reichtum in dieser Gesellschaft kommt nur vermittelt über Geld zustande. dass man in dieser Welt alles kaufen kann, heißt umgekehrt, dass man alles kaufen muss. Jede Ware hat einen Preis zergebunden. An der Geldverfügung hängt also, ob man auf diesen Warenreichtum zugreifen kann oder nicht. Und deswegen unterscheiden sich die Menschen an einer Sache, die den Übergang von Quantität in Qualität kennt. Das sind Arbeiter, Rentner, Hausfrauen, genauso wie Ackermann und die führenden Figuren des Kapitalismus in einer Hinsicht gleich. Sie alle besitzen Geld, sie alle brauchen auch Geld, um Waren zu kaufen. Da sind sie gleich. Aber in einer entscheidenden Hinsicht sind sie ganz ungleich. Es betrifft die Menge des Geldes. Aber nicht bloß als pure Vorstellung einer Menge, sondern es gibt da einen Übergang, wo das Quantum in Qualität umschlägt. Es gibt eine große Menge von Menschen, die benötigen das Geld für den täglichen Konsum und dann ist es aufgezehrt. Dann muss eine Quelle von Geld her. Oder man müsste etwas zu verkaufen haben oder ein Vermögen sein eigen nennen. Auch solche Leute gibt es. Leute, die verfügen über Geld und zwar über mehr Geld, als sie zum bloßen Aufzehren der Konsumtionsgüter, die sie kaufen, brauchen. Dann aber wird daraus ein furchtbares Erpressungsverhältnis. Dann muss es auf der einen Seite Menschen geben, die ihr Geld für den Konsum ausgegeben haben, aber jetzt eine Quelle brauchen, weil sie nichts haben. Eigentumslose muss es geben, die über die Mittel des Herstellens von Waren, über Produktionsmittel nicht verfügen. Also nicht selber machen können, was sie brauchen. Und es gibt andere, die verfügen über die Dinge, die es braucht, um neue Güter herzustellen, über Grund und Boden, die Grundbesitzer, über Fabrikanlagen, die Fabrikbesitzer, oder über ein gehöriges Geldvermögen, mit dem man beides kaufen kann. Dann aber wird ein Erpressungsverhältnis fruchtbar. Dann müssen die, die die Mittel für die Herstellung ihrer Lebensmittel nicht haben, für andere an den Mitteln arbeiten, die die haben. Beide verdienen ihr Geld mit Arbeit. Der Arbeiter mit der eigenen Arbeit und der andere, der Unternehmer, mit fremder Arbeit. Warum tut es der Unternehmer? Warum lässt der andere für sich arbeiten? Ja, weil er aus seinem Geld mehr machen will. Was kriegt denn der Arbeiter, der in so eine Fabrik einmarschiert und sich gegen ein Entgelt verdient? Das muss so beschaffen sein, sagt der Marx, dass daraus der Zustand, den jeder kennt, folgt und haltbar ist. Dass die, die arbeiten, bestenfalls von ihrem Geld leben können und dass die, die arbeiten lassen, dabei immer reicher werden. Was also zahlt er den Arbeitern? Die Auflösung habe ich in den Marx'schen Worten vorgelesen. Die Auflösung ist, der zahlt denen den Wert der wahren Arbeitskraft. Was ist der Wert der wahren Arbeitskraft? Zunächst einmal, wie bei jeder anderen Ware auch, besteht der in dem Aufwand, den man treiben muss, um diese Ware zu produzieren. Na, die Ware besteht nun in nichts anderem als der Leiblichkeit eines Menschen. Der muss bei Kräften sein, der muss ausgebildet sein, der muss eine Gesundheit haben, die ihn dazu befähigt, sich für andere zu verschleißen. Was kostet das, diese Ware in dieser Verfügbarkeit herzustellen? Ja, das ist der Umkreis der Lebensmittel, die ein Mensch braucht und verzehrt, damit er arbeitstauglich ist. Dazu gehört ein Dach über dem Kopf, damit er gegen die Unwillen der Witterung geschützt ist. Sonst erfriert er nachts, kann nicht arbeiten gehen. Dazu gehört womöglich ein fahrbarer Untersatz, wenn die Fabrikherren so anspruchsvoll sind wie heute, sodass man auch im Umkreis von 150 Kilometern zum Wohnsitz Arbeit aufnehmen muss. Dazu gehört auch noch, wenn der Rohstoffarbeiter nachwachsen soll, dass ein Mann und seine Frau Nachkommen haben, die man aufzieht und ernährt. Das ist der Umkreis dessen, was Wert der wahren Arbeitskraft ist. Arbeit hat der Arbeiter das, was er fürs Leben braucht. Aber das, was er leistet, ist mit dem, was er bezahlt bekommt, nicht festgelegt. Das, was er leistet, muss ein Reichtum sein, dessen Wertgröße deutlich geschieden ist von der Kost, die dem Arbeiter mit seinem Entgelt in die Hand genommen wird. Dann wird aus dem Kauf des Arbeitsvermögens mehr Wert für denjenigen, der nicht arbeitet, sondern den anderen arbeiten lässt. Einfach dadurch, dass er diese beiden Wertgrößen spreizt. Er lässt mehr Wert durch die Leistung des Menschen erarbeiten, als ihn die Bezahlung des Menschen kostet. Wer meint, das sei vielleicht zu Marxens Zeiten so gewesen, oder es würde sich in dieser Wissenschaft der politischen Ökonomie so ausnehmen, und das ließe sich in der heutigen Zeit nicht auffinden, der soll das mal prüfen an den Vokabeln, die ihm vertraut sind, die aber eigentlich gar keinen anderen Inhalt besprechen als den, den da der Marx erörtert hat. Wenn heute zum Beispiel geredet wird über das Arbeitseinkommen, dann sind wir gewohnt, bei dem Ausdruck Lebenshaltungskosten zu nicken. Das ist ungefähr das höchste der Gefühle. Lebenshaltungskosten. Das ist ein moderner Ausdruck dafür, dass ein anderes Maß für das Entgelt eines Arbeiters und für den Konsum, den er treibt, gar nicht in Frage kommt, als den, sein Leben zu erhalten. Um mal zu sagen, welches andere Maß durchaus auch denkbar wäre. Man könnte das, was ein Arbeiter genießt, vergleichen mit dem wachsenden Reichtum, der zustande kommt. Das macht keiner. Davon ist er ausdrücklich getrennt. Arbeiter feilschen in Tarifrunden, wenn es hochkommt, um Lebenshaltungskosten. Die Bundesrepublik ist in 40, 50 Jahren zu einem gigantischen Exportweltmeister aufgewachsen. Da ist immer mehr Reichtum produziert worden. Die Arbeiter sind gar nicht im Gleichschritt reicher geworden, sondern feilschen bis heute um Lebenshaltungskosten, wo die Entwertung an anderen Fronten, die Inflation zum Beispiel, aufgewogen werden muss. Und als Ergebnis der Sache kennt man auch noch den quasi traurigen Tiefpunkt, dass in dem Maße, wie der Reichtum gewachsen ist, immer mehr Menschen vom Lohn gar nicht mehr leben können. Sonst würde nämlich die Forderung nach einem Mindestlohn gar keinen Sinn machen. Da muss es sehr viele Menschen geben, die von einem Vollzeitlohn nach 50 Jahren Entwicklung des Kapitalismus immer schlechter leben können. Also verhält sich die Sache so, dass die Arbeit den Wert schafft, dass dieser Wert, den sie schafft, aber dem Kapitalisten gehört, weil in Wirklichkeit und im Grundsatz mit der Bezahlung der Lebenshaltungskosten der Arbeiter eine gewaltige Trennung eingeführt wird. Die Lebenshaltungskost, die da entgolten wird, die sorgt dafür, dass die wahre Arbeitskraft als für den Unternehmer verfügbare am Markt vorhanden bleibt. Aber diese Arbeitskraft geht den Reichtum, den steigenden, wachsenden Reichtum, nichts an, der durch ihre Leistung hervorgebracht wird. Die Anzahl von Autos auf dem Hof von VW geht den Arbeiter nichts an, der kriegt 2500 brutto oder netto, je nach Konjunktur, Punkt. Ob da 100 oder 200 oder 1000 Autos produziert werden, ob der Weltmarktpreis steigt oder fällt, das geht ihm nichts an. Anders gesagt, es ist, wie wenn der Arbeitstag, sagt Marx, in zwei Hälften zerfällt. Sagen wir, er ist 8 Stunden. Die ersten 4 Stunden, das ist das Zeitquantum, das es braucht, um den Umkreis der notwendigen Lebensmittel herzustellen, die die Arbeiter bekommen, die damit gesamtgesellschaftlich am Leben gehalten werden. Die anderen 4 Stunden, die Wert schaffen, gehören dem Unternehmer. Das ist die Mehrarbeitszeit, über das notwendige Maß hinaus abgeleistete Mehrarbeitszeit, aus der sich erklärt, warum der Reichtum wächst und die Arbeiter bleiben immer auf demselben Punkt stehen, dass sie um die Lebenshaltungskosten feilschen. letzter Punkt aus dem ersten Band des Kapital verdient an dieser Stelle noch eine Erläuterung, weil er für gewöhnlich von den Menschen aufgefasst wird, wie wenn es eine Widerlegung des jetzt dargelegten Arguments vom Wert der Ware Arbeitskraft sei. Das Argument hat, wie gesagt, geheißen, dass die Arbeiter ihre Lebenshaltungskosten entgolten bekommen und das Kapital den insgesamt geschaffenen Reichtum aneignet im wachsenden Umfang. Läuft darauf hinaus, dass der Arbeitstag in zwei Hälften zerfällt. Die erste Hälfte, gehen wir einmal der Einfachheit halber von Teilung in zwei Teile gleich großer Art aus. Die erste Hälfte arbeitet der Arbeiter für sich, die zweite Hälfte arbeitet er für den Unternehmer. Der Einwand, der den Menschen dagegen so geläufig ist, fast allen, lautet, aber der Arbeiter wird doch für jede Arbeitsstunde bezahlt. Der bekommt doch einen Arbeitslohn. Der wird doch nicht in den ersten 4 Stunden bezahlt und in den letzten 4 Stunden nicht. Es wird doch jede Stunde bezahlt. Das stimmt auch. Bloß, was wird da eigentlich bezahlt? Auch diese Frage hat der Marx schon im ersten Band, das Kapital, im 17. Kapitel, verfolgt und aufgelöst. Ja, es stimmt. Alle Arbeit erscheint den Menschen als bezahlte. Jede Stunde ist mit einem Stundenlohn verknüpft. Aber was wird da eigentlich bezahlt? Schaut mal in das letzte Zitat über den Arbeitslohn. Der Wert von 3 Schilling, jetzt kommen immer so krumme Zahlen, weil er in England umrechnet, aber die können wir dann ignorieren. Der Wert von 3 Schilling, worin sich der bezahlte Teil des Arbeitstags, das heißt 6-stündige Arbeit, darstellt, erscheint als Wert oder Preis des Gesamtarbeitstages von 12 Stunden, welcher 6 unbezahlte Stunden enthält. Die Form des Arbeitslohns löscht also jede Spur der Teilung des Arbeitstages in notwendige Arbeit und Mehrarbeit, in bezahlte und unbezahlte Arbeit aus. Auf dieser Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und gerade sein Gegenteil zeigt, beruhen alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten. Der Marx hat gesagt, das stimmt, jede Stunde wird bezahlt. Aber nach Stunden bezahlen heißt nicht dasselbe wie den Inhalt der geleisteten Stunden zu bezahlen. Mal an einem Beispiel denselben Gedanken, nicht logisch, sondern quasi mathematisch ausgedrückt. Wenn der Mann 8 Stunden am Tag arbeitet und für jede Stunde 10 Euro bekommt, dann kann man sagen, 8 mal 10 Euro gleich 80 Euro. Das ist eine unbestechliche Multiplikation. 8 mal 10 ist 80, das ist so. Objektiv daran ist die Zahl 8, 8 Stunden hat er geschafft. Objektiv daran ist auch die Multiplikation. 8 mal 10 gleich 80. Aber eine Größe in dieser Rechnung ist nicht objektiv, die 10 Euro. Die 10 Euro sind nur in dem Sinn objektiv, dass sie die vom Kapitalisten bezahlte Geldgröße ist. Aber keinesfalls ist sie objektiv in dem Sinn, dass die 10 Euro, nur weil sie pro Stunde gezahlt werden, ein Äquivalent für die in der Stunde erbrachte Leistung sind. Es gibt überhaupt kein betriebswirtschaftliches oder physikalisches oder mathematisches Gesetz, mit dem sich herleiten ließe, dass 60 Minuten mit einer gesetzmäßigen Notwendigkeit einem Geldbetrag von 10 Euro entsprechen. Eine solche Gesetzmäßigkeit gibt es überhaupt nicht und keiner wendet sie an und keiner kennt sich. In Wirklichkeit wird nämlich ganz anders verfahren. Die Unternehmen, die hochrechnen, was für die Herstellung eines Luxusliners oder eines Hauses oder eines Autos an Arbeitsaufwand getrieben wird und was sie sich das kosten lassen dürfen, damit am Ende ein Gewinn herausschaut. Die rechnen den Wert der wahren Arbeitskraft, was braucht ein Mann ungefähr, um in einem Monat zu überleben. Diesen Wert der wahren Arbeitskraft oder die Lebenshaltungskosten, die Sie ihm genehmigen. Die rechnen die einfach um auf Stunden, wenn Sie ihn 40 Stunden antreten lassen. Umgerechnet, der Wert der wahren Arbeitskraft oder die Lebenshaltungskosten, umgerechnet auf die 40 Stunden, ja, das ergibt einen Stundenlohn, sodass ich jetzt umgekehrt über ein Multiplikationsverfahren auf die Größe Wert der wahren Arbeitskraft zurückkomme, von der ich ausgegangen war. Sagen wir mal, ich teile 2000 Euro Lebenshaltungskosten auf 40 Wochenstunden um. Ja, dann kriege ich 2000 kriegt er im Monat, ne? 2000 ist ein Monatslohn, also brauchen wir bei 40 Stunden, brauchen wir 160 Stunden, das macht ungefähr den Monat. Da teilt man das durch 160. Der Stundenlohn, der da rauskommt, multipliziert mit den 160 Stunden, führt natürlich auf die Ausgangssumme zurück. Mit anderen Worten, sein Entgelt für die notwendige Arbeitszeit, die nach einem halben Tag in unserer Gedankenführung verstrichen ist, kann ein Arbeiter durch diese Technik der Geldzahlung überhaupt nur dadurch verdienen, dass er über die notwendige Arbeitszeit hinaus die Mehrarbeitszeit abliefert. Er kann nur, wenn er volle 8 Stunden arbeitet, das Entgelt namens Lebenshaltungskost verdienen, weil das auf die Gesamtstundenzahl aufgeteilt worden war. Also ist der Hebel, den jeder Unternehmer im Arbeitslohn hat, der: kein Arbeiter kann, wiewohl die notwendige Arbeitszeit, sagen wir, nach 4 Stunden, also nach der Hälfte des Tages verstrichen ist, zur Halbzeit sagen, tschüss, ich habe jetzt meins im Sack. Das Geld ist verteilt auf die komplette Länge des Arbeitstags, sodass nur die Ableistung von Mehrarbeitsstunden den Wert der wahren Arbeitskraft einspielen kann. Die andere Seite, die dranhängt: wenn so gerechnet und bezahlt wird, dann heißt Kurzarbeit zum Beispiel, das wird jetzt gemacht bei vielen Unternehmen, bei BMW, die wollen wieder die 30-Stunden-Woche, weil Krise ist. Kurzarbeit heißt, der Arbeiter arbeitet nicht mehr 8 Stunden, sondern 4 zum Beispiel. Heißt Kürzung des Lohns. Es wird automatisch mit der Reduktion der Stunden das Entgelt abgesenkt. Der Lohn wird halbiert, weil nach Stunden gezahlt, wenn jetzt nur noch 4 statt 8 gearbeitet werden. Aber überhaupt nicht hat sich bei den Menschen halbiert, was er an Miete zahlt, was er an Steuern zahlt, was er für seine Brötchen bezahlt. Da merkt man, die Umwidmung des Werts der wahren Arbeitskraft in eine Lohnform, die ein Entgelt an die Stunde hängt, trennt endgültig die Bezahlung des Arbeiters von dem Zweck, den er hat. Er will davon sein Leben bestreiten können. Er braucht das als Einkommen. Denn kaum ist die Arbeitszeit halbiert, hat sich der Lohn halbiert. Das nimmt nicht Bedarf, nimmt nicht Maß an seinem Bedarf. Es wird sogar als Waffe gegen Leute eingesetzt, wenn die sagen, die Unternehmer, ein Auto herzustellen in Leipzig, das ist lang nicht so rentabel, wie wenn ich dasselbe in Rumänien tue. Da verlangen die Leute nur ein Drittel des Stundenlohns von Leipzig. Da gehe ich daher. Da merkt man, der Standpunkt des Unternehmers, der mit dem Lohn des Arbeiters kalkuliert, nimmt gar nicht Maß bei der Lohnzahlung an dem Zweck, für den der Arbeiter den Lohn braucht. Ich brauche den Lohn, damit ich meine Lebenshaltungskosten zahlen kann. Ich brauche ihn als Einkommen. Die Gratisgabe, die in dieser Form liegt, ist der letzte Punkt, den der Marx aufgespießt hat. Ein Punkt, mit dem jeder zu kämpfen hat, der sich bemüht, Leuten klarzumachen, warum diese Produktionsweise sie schädigt. Ja, der Wert der wahren Arbeitskraft in der Lohnform aufgeteilt auf Stundenlöhne erscheint den Menschen furchtbar gerecht, weil es jetzt so aussieht, dass, weil jede Stunde bezahlt wird, ihre Leistung bezahlt wird. Wachsen kann der ganze kapitalistische Reichtum nur deswegen, weil ihre Leistung nicht bezahlt wird, sondern mit der Bezahlung eine Abtrennung von ihrer Leistung vollzogen wird. Und jeder weiß es. Wenn der René Obermann sagt, damit der Konzern wieder dasteht wie eine Eins, müssen wir auch unbezahlte Mehrarbeit einfordern. Die Merkel sagt, wenn Deutschland wachsen soll, dann müssen wir auch unbezahlte Mehrarbeit in Kauf nehmen. Da geben diese Leute bekannt in ihrer Forderung. Der Lohn ist die Größe, die das Unternehmen als Kost belastet, die sie klein halten wollen. Die Leistung, die sie aus dem Arbeiter herausholen, ist aus demselben Grund nie üppig genug. Es kommt auf die Spreizung dieser beiden Größen an. Möglichst viel Leistung, das schafft viel Wert für möglichst wenig Geld. Das gibt ein möglichst kleines Wertquantum davon für die Verköstigung von Arbeitern her, die man für die Erarbeitung dieses wachsenden Reichtums braucht. Ja, und daraus hat der Marx den Schluss gezogen. Wenn Arbeit das Maß des Reichtums ist, so ging die Geschichte vor 45 Minuten los, dann ist dieser Reichtum feindselig gegen die Arbeiter. Sie müssen sich mit ihrer Lebenskraft dafür verschleißen, ohne dass sie etwas davon haben. Und deswegen war der Mann der Auffassung, das ist ein Wirtschaftssystem, das verdient seinen Niedergang und dass man sich dafür engagiert. Ausbeutung hat er dazu genannt, dazu gesagt. Jetzt kommt die VWL, eine bürgerliche Ökonomie, die dieses Treiben von Marx mit Argwohn betrachtet hat. Und wie gesagt, das Erste, was diese Leute in Harnisch gebracht hat, war nicht der Umstand, dass sie gemeint haben, bei Marx haben sie einen furchtbaren Schnitzer entdeckt, einen furchtbaren theoretischen Fehler. Das, was diese Leute hellhörig gemacht hat, war, dass sie eine Konsequenz aus der Theorie herausgehört haben, die sie nicht mochten. Sie hatten nämlich gemeint, der will sagen, wenn die Arbeit die Quelle allen Werts ist, dann soll den Arbeitern alles gehören und dann entfällt jeder Rechtfertigungsgrund dafür, warum die Fabrikherren und die Großgrundbesitzer ihre großzügigen Salärs beziehen. Das hat ihnen nicht geschmeckt und im Geiste dieser Antikritik haben sie eine Theorie in die Welt gerufen, die in dem ersten Zitat unter dem Teil B, die moderne Volkswirtschaftslehre, zusammengefasst ist. Während Marx gesagt hat, die Arbeit ist die Quelle allen, die Arbeit ist die Quelle des Werts, haben die gesagt, nein, nein, da gibt es Produktionsfaktoren, und zwar mehrere, die wirken zusammen. Danach, nach dieser Theorie der Produktionsfaktoren, gibt es letztlich nur drei Arten von Produktionskräften. Drei Produktionsfaktoren, welche die erzeugten Güter hervorgebracht haben. Das sind erstens die Natur. Zweitens die menschliche Arbeit in jeder Form. Drittens das Kapital. Es erscheint in zweierlei Gestalt, als Sach- oder Realkapital einerseits und als Geldkapital andererseits. Außer diesem in der Realform bestehenden Sachkapital sprechen wir häufig auch von Geldkapital, wenn damit die Verfügung über Produktionsmittel gemeint ist. Vor allem einige sozialistische Schriftsteller und Ökonomen des vorigen Jahrhunderts vertraten charakteristischerweise die Auffassung, alle Produktion könne auf die Wirkung eines einzigen Produktionsfaktors zurückgeführt werden, die menschliche Arbeitskraft. Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur. Das ist ein Zitat von Lassalle. Das war selbst Marx zu viel, der sowohl die Arbeit als auch die Natur als Produktionselement und Grundlage der Produktion anerkannte. Dagegen wollte er dem Kapital und insbesondere dem Kapitaleigentümer keine Entlohnung für die Mitwirkung bei der Produktion zugestehen, sondern den gesamten Reinerlös der Gütererzeugung dem Faktor Arbeit zurechnen. So, da hört man die Absicht dieser Theoretiker raus. Man hört auch heraus, dass sie einen Anknüpfungspunkt gefunden haben, um ihre Kritik loszuwerden, nämlich einen alten Mitstreiter von Marx, der zur damaligen Zeit, LaSalle, am Gotha-Programm mitgeschrieben hat. Und dieser Mann begeht in der Tat ein Missverständnis, dass der Marx, das haben die bürgerlichen Ökonomen richtig zitiert, dass der Marx auch an LaSalle kritisiert hat. Der LaSalle hat wirklich die Forderung aufgestellt, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Eigentlich heißt dann gerechter Lohn, das ganze Tagwerk hat den Arbeitern zu gehören. Und in dieser Emphase hat er den Satz niedergelegt, der hier zitiert und inkriminiert ist: Arbeit ist die Quelle allen Reichtums. Dagegen hat der Marx gesagt, eine Kritik, die die Verteilung des Reichtums angreift. Die Arbeiter haben so wenig, die anderen haben so viel. Eine Kritik, die die Verteilung des Reichtums angreift, ohne gegen sein Prinzip anzugehen, den Wert, das taugt nichts. Denn es geht gar nicht darum, war Marx' Auffassung, den Wert anders zu verteilen, den Arbeitern mehr zuzuschanzen und den anderen etwas zu nehmen, sondern die ganze Feindseligkeit dieser Produktionsweise ist mit diesem Prinzip namens Wert festgelegt. Dass die Aufhäufung von immer mehr Mühsal den Inhalt des Reichtums ausmachen soll, ist ein gegen den Produzenten gerichtetes feindseliges System. Immer mehr Anstrengung. Ein vernünftiges Reichtumsmaß sähe ganz anders aus, sagt der Marx. Disposable time, das wär's. Immer mehr freie Zeit dadurch, dass man den notwendigen Aufwand für die Herstellung der Dinge des Konsums und Genusses immer kleiner macht. Dann hat man überhaupt die Muße, die Zeit, die nützlichen, die schönen Dinge des Lebens zu genießen und seinen freien Interessen und Bedürfnissen nachzugehen. Insofern war der Marx ein Kritiker dieser LaSalle-Auffassung, die Verteilung des Werts zu beanstanden, aber gegen das Prinzip der Wertproduktion, dass es um die Vermehrung von Geld geht, nichts einzuwenden. Er hat in LaSalle auch gesagt, du spinnst. Wie kann man die Lohnarbeit, die die Quelle des Werts ist, heilig sprechen, statt den Wert anzugreifen? Das fand er nicht in Ordnung. Und habe ihm auch noch einen logischen Schnitzer reingerieben. Diese Emphase, Arbeit ist die einzige Quelle allen Werts, vergisst einen kleinen, aber entscheidenden Umstand, dass die Natur auch ein Stück Stoff bereitstellt, aus dem Wert wird und gemacht wird. Arbeit und Natur, erst in dieser Kombination, dass Arbeit auch noch den Stoff aus der Natur hat, bekommt, an dem sie sich veredelnd zu schaffen machen kann. Erst das macht Reichtum. Es kann einem banal vorkommen, das ist aber gar nicht so banal. Nur weil die Kombination dieser beiden, Arbeit und Natur, den Reichtum hergibt. Nur deswegen kann es Ausbeutung geben, indem man die beiden Seiten trennt. Wenn man Arbeit und Natur trennt, wenn die Verfügung über ein Stück Boden, Territorium, per Eigentumsrecht, dem Großgrundbesitzer gehört und der Mensch, der arbeiten kann, auf dem Acker sein Korn nicht mehr anbauen kann, dann wird er eine armselige Kreatur, die von anderen, die dieses Eigentumsrecht haben, erpressbar wird. Und für Dienste in Anspruch genommen wird, weil er von den Mitteln des Arbeitens abgeschnitten ist, er sich also seine Lebensmittel nicht selber herstellen kann. So, insofern hat dieser bürgerliche Ökonom namens Heuser den LaSalle zu Recht aufgespießt, der nach Marx' Auffassung den zitierten Fehler gemacht hat. Die Arbeit als Quelle allen Werts über den grünen Klee zu loben, statt zu sagen, der Wert taugt nichts, weil das ein feindseliges Prinzip gegen die Produzenten ist. Mit diesem Missverständnis aber haben diese bürgerlichen Ökonomen überhaupt die Marx'sche Intention identifiziert. Die waren der Auffassung, so wie der Lassalle daherposaunt, so denkt eigentlich der Herr und Meister, der Marx. Als wollte er sagen, nicht, das ist eine beschissene Produktionsweise, die wollen wir abschaffen. Wir wollen nicht, dass für Geld produziert wird, sondern für den Konsum der Menschen. Stattdessen haben sie ihm unterstellt, er wollte sagen, weil die Arbeit die Quelle allen Wert ist, gehört den Arbeitern auch der ganze Geldwert. Der Marx war gegen Geld und Geldwert und Wert und nicht, dass er nur den anderen gehört. Aber so unterstellen sie es dem Marx und wenden jetzt dagegen ein, wie gemein. Dann haben ja bloß die Arbeiter alles und die, die jetzt über den maßgeblichen Reichtum verfügen, die Fabrikherren, die Großgrundbesitzer, haben keine Legitimationsgrundlage mehr für das, was sie verdienen. Dabei, sagt jetzt der bürgerliche Ökonom, verhält sich doch die Sache in der Wirklichkeit anders. In Wirklichkeit ist nicht die Arbeit die Quelle des Werts, sondern da gibt es drei Figuren, die zusammenwirken. Und nur das Zusammenwirken dieser drei Figuren macht den Reichtum aus, schafft ihn, sodass es nur konsequent ist, dass der Ertrag, der geschaffen wird, auf die drei Figuren aufgeteilt wird. Diese drei Figuren heißen Boden, Kapital, Arbeit. Das sind die drei Produktionsfaktoren, von denen die Rede ist und die sich dann den Ertrag ihres Tuns teilen sollen. Die Bodenbesitzer kriegen eine Rente, die Unternehmer einen Profit und die Arbeiter den Lohn. Wenn wir uns noch für einen Moment fernhalten von der Aufteilung des Ertrags und den Proportionen, die da gerecht sein sollen oder nicht, betrachten wir die Sache zunächst mal sachlich. Dann muss man sagen, diese drei Dinger, der Boden, die Maschine und der Arbeiter, die sind um ihren entscheidenden logischen Unterschied gebracht, wenn man sie als dasselbe bezeichnet, als Produktionsfaktoren. Sachlich gesehen ist nämlich der Boden und die Maschine ein Mittel der Produktion. An oder mit dem Zeug wird gearbeitet. Das sind Mittel der Produktion, Hervorbringer des Produkts. Das ist lateinisch facere, ja? Faktor. Hervorbringer, Hervormacher, Produktionsfaktor. Hervorbringer ist der Boden nicht und die Maschine nicht. Ein Mittel, das man braucht, sehr wohl. Was den Dritten angeht, den Arbeiter, das Arbeiten selber ist die Tätigkeit des Produzierens. Das ist nicht ein Moment davon, sondern das ist die Tätigkeit des Produzierens. Arbeiten ist nicht ein Untermoment von Arbeiten, sondern das ist dasselbe, nicht Faktor neben anderen. Sie bringt das Ergebnis hervor. Dass man überhaupt geneigt ist, dieser Darlegung ein gewisses Maß an Plausibilität zuzuerkennen, kommt aus einer negativen Logik. Man denkt in den Kategorien ohne nicht. Man denkt, ja, ohne Boden kann ich natürlich nichts produzieren als Arbeiter. Ich muss entweder irgendwo meine Fabrikhalle draufstellen, wo ich meine Schreinerarbeiten erledige, oder wenn ich ein Landwirt bin, ich brauche den Boden, um das Korn einzulegen. Ohne Maschine kann ich natürlich nicht ein modernes Produkt fertigen, wo Bohrmaschinen und andere Geräte zum Einsatz kommen. Ohne nicht. Ja, ohne nicht stimmt. Bloß, dass alle drei Momente, der Boden, die Maschine, die Arbeit, dass alle drei Momente an der Produktion eines Gutes beteiligt sind, sagt noch nichts darüber aus, in welcher Eigenschaft sie beteiligt sind. Und da gibt es sehr wohl den von mir genannten Unterschied zwischen Bedingung, der Boden ist die Bedingung, auf dem stehe ich, auf dem werke ich. Die Maschine ist das Mittel, mit Hilfe derer veredle ich das Produkt. Und der Arbeiter selber ist die Tätigkeit. Dieser logische Unterschied, der bleibt. Und wenn ihr euch den Unterschied mal klar machen wollt, wendet mal diese Verwischungstechnik, die logisch geschiedenen Dinge als das Gleiche zu behandeln, als Faktoren, auf einen alltäglichen Vorgang an. Dann merkt man vielleicht, dann spürt man vielleicht die Unangemessenheit. Wenn einer einen Kuchen gebacken hat und ich frage ihn, wer hat denn den gemacht? Und er antwortet, wir waren zu dritt, die Rührschüssel, das Mehl und ich. Dann würde jeder sagen, hier stimmt etwas nicht. Da werden nämlich drei logisch unterschiedene Dinge als dasselbe angesprochen, dass sie nicht sind. Was schließlich die andere Seite der Plausibilität angeht, dass eine Notwendigkeit der Ergänzung so einleuchtet, das wirft ein Licht auf die Verhältnisse, über die diese Theorie redet. Wieso braucht denn der Arbeiter den Bodenbesitzer als seine Ergänzung? Wieso braucht der denn einen Fabrikherrn, in dem die Hobelmaschine steht, als seine Ergänzung? Dieses, die müssen zusammenfinden, sonst geht gar nichts. Und die können auch ihm vorenthalten, was er braucht. Sonst kommt er auf keinen grünen Zweig. Das unterstellt doch Verhältnisse, wo der, der arbeitet, über die Mittel des Arbeitens nicht verfügt. Der muss ausgeschlossen sein, sowohl von dem Boden, auf dem man steht und produziert, wie auch von Produktionsmitteln. Was da wie ein quasi sachlicher, bald ursprünglicher Zustand beschrieben wird, existiert in Wirklichkeit in einem fertig eingerichteten Kapitalismus, wodurch das Eigentum, die Menschen sortiert sind in solche, die ein ausschließliches Verfügungsrecht über Boden und Maschinen haben und andere, die darauf angewiesen sind, aber davon ausgeschlossen sind. Sodass die, die ihn an seinen Maschinen werkeln lassen, das zu ihren Konditionen tun. Und die haben wir ja heute besprochen, zu welchen Konditionen. Möglichst wenig Geld für möglichst viel Leistung. Okay, das ist jetzt die Theorie der Produktionsfaktoren, die aus dem Gegensatz von Arbeiter und Grundbesitzer und Fabrikherrn sowas wie ein arbeitsteiliges Miteinander macht, ja? Drei treffen sich, um ein gemeinschaftliches Produkt herzustellen. Was schließlich noch die Teilung des Ertrags angeht, merkt man auch daran, das ist genauso fiktiv wie das arbeitsteilige Miteinander, das haben wir Produktionsfaktoren ausgemalt. Wie viel kriegt denn jetzt jeder? Der Besitzer der Fabrik, der Grundbesitzer und der Arbeiter. Es gibt interessanterweise in keinem Lehrbuch, in keiner Zeitung, in keiner Fabrik je einen Schluss von jetzt nach vorn. Es wird nie gesagt, also hört mal zu, die Faktorleistung der Maschine ist das, die Faktorleistung des Bodens ist das, die Faktorleistung der Arbeit das. Jetzt steht fest, jeder kriegt Folgendes raus. Jeder Dritte. So wird gar nicht verfahren. Es wird umgekehrt verfahren, post festum. Wenn das Ergebnis dasteht, dann wird rückwirkend behauptet, das, was jeder bekommen hat, der Arbeiter seinen Lohn, der Unternehmer seinen Gewinn, das hätte sich erschlossen aus dem produktiven Beitrag des Produktionsfaktors. Es wird nie umgekehrt gesagt. Dass deswegen auch gar nicht sowas wie ein rechenbares Gesetz vorliegt, wo aus einem wirklich erbrachten Beitrag des Produktionsfaktors das wirklich gezogene Entgelt berechnet würde. Das sieht man daran, dass die sich in jeder Tarifrunde streiten um das, was jeder bekommt. Und da merkt man, da ist der Gegensatz eklatant. Es verhält sich gar nicht wie ein Ergänzungsverhältnis, wo drei ihre Leistung aufeinander türmen und den je entsprechenden Ertrag zurücknehmen. Man könnte ihn ja sauber auseinanderrechnen, wenn die Ideologie Hand und Fuß hätte. sondern der Streit enthüllt den Gegensatz. Jede Mark mehr Lohn ist eine Mark weniger Gewinn. Kapitalisten wollen möglichst wenig Lohn zahlen, weil damit ihr Ertrag bestritten ist. Also werden auch diese Beträge gar nicht nach dem hier behaupteten idyllischen Gesetz errechnet, dass die Beiträge aller drei Faktoren vorgerechnet würden. Dann wäre es ja unbestechlich, dann wäre es ja eine Frage der Wissenschaft. Dann müsste man damit ins mathematische Institut der Uni gehen. Die kloppen sich aber drum. Die Sache hat nicht damit ihre Wenden, dass die bürgerliche Volkswirtschaftslehre die Theorie der Produktionsfaktoren gegen die marxische Behauptung der Ausbeutung des Gegensatzes aufstellt zwischen Arbeitern und Fabrikern, sondern sie wollten auch der eingänglich erörterten Theorie des Werts das Wasser abgraben. Der Marx war, ja, ich habe es versucht, kurz zu zitieren, der Auffassung, der Wert der Sachen, die da auf den Märkten als Waren unterwegs sind und Geld erzielen wollen, der Wert dieser Sachen bemisst sich am Arbeitsaufwand, der auf diese Sachen verausgabt worden ist. Die bürgerlichen Ökonomen haben gesagt, das ist eine objektive Wertlehre, wir setzen dagegen eine subjektive. Den hat nämlich eines an dieser Auffassung überhaupt nicht geschmeckt. Dass nämlich mit dieser Wertlehre die Arbeit ist Substanz und Maß des Wertes über die Ware und den Preis etwas sehr Unappetitliches behauptet wird. Da ist nämlich von Marx behauptet worden, der Preis an diesen Waren, das ist quasi die Vorwegnahme des Werts an sich selber. Ich schreibe als Ware auf einen Zettel, wie viel wert ich bin. Der Preis an den Dingen ist gar nicht die Ermöglichung des Zugangs der Menschen zu den Dingen, sondern schneidet sie in erster Instanz einmal ab. Alles hat seinen Preis. Also bin ich als Bedürftiger, als Konsument, durch das Geld von den Dingen abgeschnitten. Umgekehrt, die Dinge werden überhaupt nur, vorhanden sind sie, aber für mich verfügbar, wenn ich das verlangte Geld auf den Tisch legen kann. Und daran scheitern nicht wenige Menschen. Der Preis war deswegen für Marx überhaupt nicht so etwas wie ein Gütesiegel der modernen Güterwelt. Wie schön, dass man mit Preisen rechnen kann, dass man alles verteilen kann, sodass die Menschen wissen, was sie hinlegen müssen, um die Ware zu beziehen. Sondern das ist Ausschluss vom Reichtum gewesen für ihn. Und das ist auch so. Das hat die bürgerliche Ökonomie nicht gemocht und gesagt, in Wirklichkeit drückt der Preis gar nicht so etwas Feindseliges aus, sondern der drückt eigentlich bloß so etwas wie das Maß subjektiver Wertschätzung gegenüber den Dingen aus. Wir bauen eine subjektive Wertlehre. Wie das geht, steht im zweiten Zitat. Sie, da ist jetzt die objektivistische Wertlehre gemeint, so nennen die das, was der Marx aufgeschrieben hat, versuchte, den Wert der Güter aus den zu ihrer Erzeugung benötigten Aufwendungen zu erklären. Als ein für alle Güter verwendbares Maß dieses Aufwandes glaubte man an jene Arbeitsmenge zu benutzen zu können, die notwendig war, um ein bestimmtes Gut herzustellen. Unter dem wirtschaftlichen Wert verstehen wir gewöhnlich die Bedeutung, die ein Gut für seinen Benutzer hat. Die Höhe des Werts hängt also von den jeweiligen Wertschätzungen eines Individuums ab. Folglich ist der Wert eines Gutes nur subjektiv bestimmbar und wird von Individuum zu Individuum jeweils anders eingeschätzt. Das zeigt sich nicht nur in der Bewertung moderner Gemälde. Aber selbst die für gewöhnliche Güter gedachte Erklärung, dass ein Gut nur Wert besitze, weil es Arbeitskosten verursacht habe, wird kaum befriedigen und jedenfalls nicht erklären können, warum zum Beispiel an einem heißen Sommertag Bier oder Speiseeis zu wesentlich höheren Preisen verkauft werden kann als bei schlechtem Wetter. Also, um es nochmal zu konfrontieren, steht die Auseinandersetzung so, Der Markt sagt, Quelle und Maß des Werts ist die Arbeit. Bürgerliche Ökonomie sagt, nein, der subjektive Nutzen, den wir der Sache zubilligen, ist das Wertmaß. Erster Beweis, das Gemälde. Die wollen eine Regel bei Marx angreifen, indem sie eine Ausnahme zitieren. Geht mal zu Sotheby's, da wird ein Gemälde versteigert, das kostet Millionen. Und jeder weiß, das ist nicht der Wert, den es gebraucht hat, um der Arbeitsaufwand, den es gebraucht hat, um diese Leinwand zu produzieren oder den Rahmen. Irgendwie wird da was anderes bezahlt. Das ist ein Liebhaberpreis, sagt man ja auch. Die blaue Mauritius genauso, so ein Ding kostet Millionen, das sind aber nicht die Druckkosten von diesen 1,5 mal 1,5 Quadratzentimeter. Ein Liebhaberpreis, also ein Preis, von dem man sagen muss, der betrifft gar nicht die Warenwelt, von der hier geredet wird, wo in großem Maßstab industrielle Produkte in Fabriken gefertigt werden, sondern wo wirklich etwas anderes bezahlt wird, nämlich der Spleen von den Liebhabern, die sich wechselseitig damit fördern, solche Dinge fallen zu können, und dann geben sie das für viel Geld her. Man könnte sich auch ganz leicht tun und sagen, da geht es ja gar nicht um Verkauf, da wird ja versteigert, gehört also gar nicht in diese Theorie. Aber das ist erst einmal das Prinzip. Die versuchen, eine Regel anzugreifen, indem sie eine Ausnahme zitieren. Das Zweite, das, was sie für die Regel erklären, ist die subjektive Wertschätzung, die man einer Sache entgegenbringt. Dagegen müsste man Folgendes einwenden. Die subjektive Wertschätzung richtet sich ja auf den Nutzen der verschiedenen Dinge. Aber was diesen Nutzen der verschiedenen Dinge angeht, sind sie verschieden und nicht vergleichbar. Stellen wir uns mal die Frage, quasi als subjektiver Werttheoretiker, was ist wertvoller? Ein Brot oder ein Stuhl? Diese Frage müsste man beantworten, wenn man sagt, die Preise an den Dingen sind das Ergebnis der subjektiven Wertschätzung der Sache. Na gut, dann frage ich mich jetzt, was ist wertvoller? Ein Brot oder ein Stuhl? Diese Frage so gestellt ist nur sinnlos. Es kommt nämlich darauf an, ob ich essen will, dann ist das Brot nützlich. Oder ob ich sitzen will, dann ist der Stuhl nützlich. Aber es ist niemals der Nutzen des Sitzens ein x-faches vom Nutzen des Essens. Es ist nicht quantitativ durcheinander ersetzbar. Einer, der Hunger hat, braucht das Brot. Der wäre in keiner Proportionalität damit zu befriedigen, dass man ihm ein x-faches Sitzen anbietet. Und umgekehrt. Keine quantitativ durcheinander ersetzbare Größen. Und weil das so ist, kommt der Nutzentheoretiker eigentlich auf einen fundamentalen Widerspruch zurück. Wenn er nämlich sagt, die subjektive Wertschätzung ist das Maß für den Wert der Dinge. Und diese Wertschätzung ist von Individuum zu Individuum verschieden. Dann müsste jedes Ding so viele verschiedene Preise haben, wie es Wertschätzungen gibt. Da stehst du zum Stuhl ganz anders als ich. Aber es ist ja in der Wirklichkeit nicht so. Die Dinge haben einen Preis. Man merkt also, Einheitlichkeit, die Einheitlichkeit des Maßes, die Dinge haben einen Preis. Und subjektive Wertschätzung gleich Vielfalt sind von Haus aus unverträglich. Das passt gar nicht zusammen. Das hat bei diesen Werttheoretikern als Widerspruch humort, sodass sie ihre Theorie ein Stück weit fortgewälzt haben, nämlich dahingehend, dass sie folgende Überlegung angestellt haben. Was bei einem Individuum scheitert und einer Ware, gelingt vielleicht bei der Masse der Individuen und der Masse aller Waren. Also, betrachte ich eine Ware und die verschiedenen Individuen. Dann sind die verschiedenen subjektiven Wertschätzungen natürlich nur dazu tauglich, verschiedene Preise an den Waren hervorzubringen. Wieder verschieden. Verfahre ich so, verfehle ich ein einheitliches Maß. Aber Sie wollten ja den Preis der Ware und nicht verschiedene erklären. Der Fortgang ist, dass man ein Aggregat betrachtet, alle Bedürfnisse zusammengenommen als Nachfrage. Und auf der anderen Seite ein Aggregat aller Güter zusammengenommen als Angebot. Und zwischen diesen so aggregierten Größen wollen Sie jetzt doch zu einem einheitlichen Wertmaß aus einer Nutzenerwägung kommen, das bei einem einzelnen Individuum nicht zu haben war. Hören wir uns mal an, wie das so ungefähr funktionieren soll. Das ist das dritte Zitat über Knappheit und Preis. Während der Wert nur eine subjektiv bestimmbare Größe ist, lässt sich der Preis für jedermann erkennbar angeben. Viele Güter haben einen niedrigen Preis, aber einen hohen Wert für jene Personen, die sie kaufen. Der Preis eines Gutes kann also wenig über seinen Wert besagen, obwohl Wert und Preis wiederum nicht ganz unabhängig voneinander sind. Die Knappheit der Güter oder ihre Verfügbarkeit einerseits und die Wünsche der wirtschaftenden Menschen andererseits bilden die beiden Tatbestände, die miteinander in Übereinstimmung zu bringen sind. Im Grunde bedeutet Wirtschaften also nichts anderes als den Versuch, die Knappheit der Güter mit den menschlichen Wünschen in Einklang zu bringen. Also, auf der einen Seite haben wir die gebündelten Bedürfnisse der Menschen als die nachfragende Seite. Auf der anderen Seite das Bündel der hergestellten Waren. Das ist das Angebot. Und von dem wollen Sie sagen, aus diesem Verhältnis ergibt sich der Preis. Der Preis ist die Wirkung von Angebot und Nachfrage. So dass man als Nutzentheoretiker sagen kann, die aggregierten Bedürfnisse, die in der Nachfrage gebündelt sind, die bewerten jetzt doch mit dem Preis angesichts des Quantums der Güter, die ihnen entgegentritt, wie viel ihnen der ganze Güterberg wert war. Das ist die neue Fassung, in der die Wertschätzung aufrechterhalten wird. Der Preis ist das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Daran sind zwei Sachen völlig falsch. Wobei man die Fehler an dieser Theorie schon bei Marx nachlesen kann, auch wenn die moderne Volkswirtschaftslehre in dieser Gestalt noch gar nicht fertig war. Das erste ist nämlich, dass das Argument zirkulär ist. Auf der einen Seite wird gesagt, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Auf der anderen Seite wird aber gesagt, je nachdem wie der Preis steht, wird mehr oder weniger von einer Sache nachgefragt. Also bestimmen nicht bloß Angebot und Nachfrage den Preis, sondern der Preis bestimmt auch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Sind die Klamotten teuer, werden sie weniger gefragt. Erst einmal ein Zirkel. Dann zum Zweiten, ist es überhaupt korrekt zu sagen, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, weil ja immer am Markt Schwankungen zu beobachten sind, wenn sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage verändert. Dass es Schwankungen gibt, sehr wohl, aber gilt deswegen, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Angebot und Nachfrage bewirken eine Schwankung des Preises, eine Oszillation um einen Punkt herum. Aber bestimmen den Preis? Der stärkste Einwand dagegen ist der, was ist denn, wenn Angebot und Nachfrage sich decken? Dann hören sie auf, irgendetwas zu bestimmen. Wenn Angebot und Nachfrage sich nach den Autos von Daimler-Benz decken, dann kostet ein Daimler-Benz immer noch 50.000 Euro. Wenn Angebot und Nachfrage nach Apfelsinen sich decken, dann kostet ein Kilo Apfelsinen immer noch 2,50 Euro. In beiden Fällen Deckung. Aber warum kostet das eine Ding 50.000 Euro und das andere 2,50 Euro? Wenn die beiden Seiten sich decken, hören sie auf, irgendwas zu erklären. Aber die Dinge, von denen jetzt berichtet wird, in Bezug auf sie decken sich Angebot und Nachfrage. Die haben einen ganz unterschiedlichen Preis, der muss von woanders herkommen. Und wo er herkommt, na, das hat der Marx erklärt. Der hat ja gesagt, im ersten Abschnitt der heutigen Erörterung, dass auf der einen Seite der Aufwand, den die Produzenten treiben, der Arbeitsaufwand für die Herstellung der Sache, das Maß des Wertes ist, das sich in ein Verhältnis setzt zu dem Aufwand, den ein Konkurrent getrieben hat. Da gibt es eine Schwankung. Und da gibt es in der Konkurrenz das Bemühen, diesen Preis nach unten zu senken, um mehr von seiner Ware zu verkaufen. Aber dieses nach unten absenken hat eine Grenze. Er muss nämlich so viel einnehmen, dass die Wiederherstellung des Produktionsprozesses aus den Einnahmen bezahlbar ist. Das heißt, das nach oben gehen des Preises, möglichst viel verlangen, hat seine Schranke darin, dass ich Konkurrenten ausgeliefert bin, die mit den Preisen, die sie anbieten, mir den Markt abgraben. Das nach unten gehen mit den Preisen hat eine andere Schranke, wenn ich nicht mindestens den Wert erlöse, den ich brauche, um wieder Arbeiter und Maschinen zu bezahlen und dieselbe Ware wiederherzustellen, ist die Firma gar nicht mehr existent. Das heißt, die Schwankungen, die da durchaus passieren am Markt, oszillieren um ein Zentrum, das nicht durch die Schwankungen erklärt ist, sondern durch den Arbeitsaufwand und die Verhältnisse, in denen er sich bewegt. Die Preise sind bloß Abweichungen von diesem Oszillationszentrum. Sowas hat der Marx dazu erklärt. Subjektive Wertlehre. Aber wie gesagt, war ja nicht das zentrale Anliegen dieser Theoretiker, einen groben Schnitzer von Marx auszuräumen, von dem sie gemeint hätten, das lässt sich wissenschaftlich nicht halten, sondern die fanden die Behauptung über den Preis unerträglich, dass das Ausschluss von den Dingen ist. Und so kamen sie auf die Idee, den Preis lieber aufzufassen als Ausdruck einer subjektiven Wertschätzung der Ware. Das Ding hat man lieb. Und der Preis ist deswegen nichts gegen uns Feindseliges, sondern nur der Ausdruck unserer Wertschätzung, gewichtet durch die Knappheit, mit der die Dinge in der Welt vorkommen. Wenn also mancher Preis uns hoch erscheint, sind wir eigentlich immer mitbeteiligt. Wir schätzen ihn nämlich sehr hoch ein. Angesichts des Umstands, dass die Dinge angeblich oder wirklich knapp sind in der Welt. Deswegen, weil an der Ware schon der Preis als das für den Menschen und seiner Nutzenerwägung zuträgliche dargestellt wird, ist es für diese Wissenschaft konsequent, dass sie den Markt insgesamt als eigentlich nützliches Instrumentarium der menschlichen Versorgung darstellt. Das ist das letzte Zitat von der Invisible Hand. Der Markt heißt bei Ökonomen seit Adam Smith so, Invisible Hand. Und was sie damit sagen wollen, schauen wir uns an dem Zitat selber. Von ihm, Adam Smith, stammt die klassische Formulierung, das System einer freien Wirtschaft bewirke, dass jeder Mensch, wenn er seine eigenen wirtschaftlichen Pläne verfolge, von einer unsichtbaren Hand geleitet, eben dadurch zugleich das Beste für die Gesellschaft tut, obwohl er es in keiner Weise beabsichtigt hatte. Das Ziel der Produktion wird bestimmt durch die Wünsche und Kaufinteressen der Nachfrager und Konsumenten. Die Käufer stimmen sozusagen mit ihren Geldscheinen und Münzen täglich darüber ab, welche Waren in welchen Mengen produziert werden. Ja, dem kann man sich auf verschiedene Weise nähern. Zunächst ist die elementare Behauptung ja klar. Markt, Preis und ähnliche Instrumente, die bewirken, was keiner wollte, nämlich einen Segen für die ganze Menschheit. Das Erste, was ihnen nachgesagt wird an nützlicher Leistung, ist, dass diese Invisible Hand Angebot und Nachfrage zusammenführt. Warum muss man Angebot und Nachfrage eigentlich zusammenführen? Wieso muss das Produzierte, das erst einmal produziert ist, zusammengeführt werden mit dem Konsumenten? Das ist schon für sich eine aberwitzige Vorstellung, weil sie nämlich darauf hinweist, wenn man zwei Seiten zusammenführen muss, dass sie vorher getrennt waren, zusammenführen muss man das Produzierte nur mit den Verbrauchern. Wenn vorher beim Produzieren kein Schwein sich auf die Verbraucher konzentriert hat und wissen wollte, was brauchen die denn? Also wenn Produktion und... Jetzt sind die Mittel 21 Uhr ausgeschlossen. Ist das Ihr Ernst? Das ist unser Amt, jawohl. Oh, das ist aber ein strenges Regiment. Warum ist aber so, 21 Uhr bei Produktion? Warum macht die zugeschlossen? Ich akzeptiere das und beuge mich. Gut. Und habe also noch 3 Minuten. Okay. Zusammenführen muss man nur Sachen, die vorher getrennt waren. Das, was produziert worden ist, ist gar nicht für den Verbraucher produziert worden. Weder qualitativ noch quantitativ. Wenn es aber dafür nicht gemacht war, warum soll man es denn dann zusammenführen? Das ist die erstmal in sich unlogische Behauptung. Der zweite Punkt, von einem Zusammenführen kann auch im Resultat überhaupt keine Rede sein. Es ist doch gar nicht wahr, dass man von einem Markt sagen könnte, hier gibt es die beiden für sich selbstständig definierten Größen. Hier ein Angebot, dort eine Nachfrage. Und die werden jetzt zusammengeführt über das Geld. Das ist doch hinten und vorne nicht wahr. Auf dem Markt bleiben ständig unverkäufliche Waren liegen. Die sind mit nichts zusammengeführt. Auf dem Markt bleiben auf der anderen Seite unbefriedigte Käuferwünsche stehen. Es gibt leerstehenden Wohnraum, der nicht vermietet wird. Daneben aber Obdachlose, die keine Wohnung haben. Es gibt nicht verkaufte Medikamente. Aber halb Afrika verreckt an AIDS. Da wird gar nicht für sich bestimmt, hier eine Nachfrage, dort ein Angebot zur Deckung gebracht. Sondern es wird ganz umgekehrt vom Ergebnis her gesagt, jede Ware, die verkauft worden ist, die hat auch einen Käufer gefunden. Ja, aber das ist die pure Tautologie, weil jeder Verkauf Kauf ist vom Standpunkt des anderen, von der anderen Tresenseite aus betrachtet. Wirkliche Deckung im Sinn, Angebot befriedigt Nachfrage, ist die Lüge über diese Produktionsweise. Bevor ein Gut den Weg zum Konsumenten findet, der kein Geld hergeben kann für die Sache, bleibt die Ware unverkäuflich und wird am Ende sogar entwertet und das Bedürfnis unbefriedigt. Insofern ist die Seligsprechung des Marktes das Ziel dieser Ökonomie, der bürgerlichen, das nur um den Preis der genannten Widersprüche zu haben ist.